Hallo, hallo, hallo und good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. You wonderful, incredible, heavenly people. Ihr wunderbaren, unglaublichen, himmlischen Menschen. Who are just like Jesus. Die ihr genau wie Jesus seid. May you think like him, act like him, behave like him. Ich wünsche, dass ihr wie er denkt, wie er handelt, euch wie er verhaltet. Release the life of God like him. Und das Leben Gottes wie er freisetzt. Every place you go. Überall, wo ihr hingeht. Now, verse 49. Vers 49. Once we carried the likeness of the man of dust. Einst trugen wir das Ebenbild des Menschen aus Staub. But now let us carry the likeness of the man of heaven. Doch jetzt lasst uns das Ebenbild des Menschen aus dem Himmel tragen. I find it very interesting how the Passion puts it like this. Ich finde es sehr interessant, wie die Passion-Übersetzung dies ausdrückt. And I will tell you why. Und ich sage dir warum. Because the Bible says once we did carry the image of the man of the dust. Denn die Bibel sagt, einst trugen wir das Ebenbild des Menschen aus dem Staub. It's actually written in the past tense. Das ist tatsächlich in der Vergangenheitsform geschrieben. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? How many people have I heard to say this statement as a general statement to all sorts of people? Ich habe schon so viele Leute gehört, die folgende Aussage ganz allgemein zu allen möglichen Menschen gesagt haben. You have been created in the image of God. Du bist nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden. But you know, that's not true. Aber das ist nicht wahr. Only Adam was created in the image of God. Nur Adam wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen. After Adam, everybody who was born, he was in the image of the earthly one. Nach Adam war jeder, der geboren wurde, ein Ebenbild des Irdischen. And here the Bible is clear, it puts it in the past tense, and so it is in the original Greek. Hier ist die Bibel eindeutig, sie setzt es in die Vergangenheitsform und so steht es auch im griechischen Original. In the original Greek it says, once we carried, past tense, the likeness of the man of dust. Im griechischen Original heißt es, einst trugen wir, Vergangenheitsform, das Ebenbild des Menschen aus Staub. This happened until the day you got saved. Das geschah bis zu dem Tag, an dem du gerettet wurdest. So to make it a general statement that every human being is created in the image of God is wrong. Es ist also falsch, allgemein zu behaupten, dass jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. But the Bible says it in Genesis chapter 1. Aber die Bibel sagt es in 1. Mose Kapitel 1. No, the Bible does not say that. Nein, das sagt die Bibel nicht. The Bible does not say that every single human being has been created in the image of God. Die Bibel sagt nicht, dass jeder einzelne Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. The Bible says that Adam and Eve have been created in the image of God. Die Bibel sagt, dass Adam und Eva nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. But what happened? Doch was ist passiert? When Adam sinned, all the other people who came after Adam and Eve. Als Adam sündigte, waren alle anderen Menschen, die nach Adam und Eva kamen, they now were in the image or in the likeness of a sinful human being. Nun nach dem Ebenbild oder der Ähnlichkeit eines sündigen Menschen geschaffen. And it always bothers me when people say in general that everybody is created in the image of God. Es stört mich immer, wenn Menschen allgemein sagen, dass alle Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Because first of all, they make people believe something that's not the truth. Denn erstens bringen sie die Menschen dazu, etwas zu glauben, das nicht die Wahrheit ist. Secondly, it brings people to kind of an inner comfort. Zweitens bringt es die Menschen zu einer Art innerem Trost. They comfort themselves with, I'm okay, I'm created in God's image. Sie trösten sich nun damit, ich bin in Ordnung, ich bin nach Gottes Ebenbild erschaffen. No, you as a human being without Jesus Christ have been created in the image of a sinful man. Nein, du wurdest als Mensch ohne Jesus Christus nach dem Ebenbild eines sündigen Menschen geschaffen. A sinful man. Eines sündigen Menschen. That is why you needed Jesus. Deshalb brauchst du Jesus. So look, Paul says what happened to every human being. Schau, Paulus sagt, was mit jedem Menschen passiert ist. He said, including us Christians. Er schließt auch uns Christen mit ein. Once we carried also the image of Adam. Einst trugen auch wir das Ebenbild Adams. And then he says, but now let us carry the likeness of the man of heaven. Und dann sagt er, aber jetzt lasst uns das Ebenbild des Menschen des Himmels tragen. It's really, really cool how he says. Es ist wirklich cool, wie er sagt. Now let us carry. Nun lasst uns tragen. This is a choice that we have to make. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. We need to choose to carry, to act, to walk out the image of Jesus Christ. Wir müssen uns dafür entscheiden, das Ebenbild von Jesus Christus zu tragen, zu handeln und zu leben. This whole argument in the last few verses. In der ganzen Argumentation der letzten Verse. Paul made it very clear that there are only two races. Macht Paulus sehr deutlich, dass es nur zwei Rassen gibt. But if you believe something like this. Wenn du aber so etwas wie Folgendes glaubst. We are sinners saved by grace. Wir sind Sünder, die aus Gnade gerettet werden. Do you know what happens if that's what you believe? Weißt du, was passiert, wenn du das glaubst? You are going to act like a sinner because you still believe you're a sinner. Du wirst dich wie ein Sünder verhalten, weil du immer noch glaubst, dass du ein Sünder bist. Because you will always act according to your own perceived identity. Du wirst immer so handeln, wie du dich selbst wahrnimmst. So what happens if you make a really radical choice? Was passiert, wenn du eine wirklich radikale Entscheidung triffst? And it's very simple. Es ist ganz einfach. That you have been created in the likeness of Jesus Christ. Du wurdest als Ebenbild Jesu Christi geschaffen. And now it is your responsibility to carry that likeness. Und bist nun dafür verantwortlich, dieses Ebenbild zu tragen. It's your responsibility to live like Jesus lived. Es liegt in deiner Verantwortung, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. This is why John said, we are supposed to walk the way he walked. Deshalb sagt Johannes, dass wir so leben sollen, wie er gelebt hat. Why? Because we've been created after him. Warum? Weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen worden sind. Like I've said so many times before. Ich habe es schon so oft gesagt. Just simply from the way a Christian lives, people need to perceive that there is something really different. Allein an der Art und Weise, wie ein Christ lebt, müssen die Menschen erkennen, dass da etwas ganz anders ist. I think it's sad. Ich finde es traurig. When Christians are only known for what they speak. Wenn Christen nur dafür bekannt sind, was sie sagen. The Bible verses they can quote. Die Bibelverse, die sie zitieren können. The doctrinal and the logical arguments that they have. Die dogmatischen und die logischen Argumente, die sie haben. But when you see them in day-to-day life, they don't carry the image of the heavenly man, the last Adam. Aber wenn du sie im täglichen Leben siehst, tragen sie nicht das Ebenbild des himmlischen Menschen, des letzten Adam. So I'm gonna give you a little homework. Deshalb gebe ich dir eine kleine Hausaufgabe. Sit down. Setze dich hin. Take a piece of paper. Nimm ein Blatt Papier. And say Holy Spirit. Und sag Heiliger Geist. In my day-to-day life. In meinem täglichen Leben. Show me where I do not carry the likeness of Jesus Christ. Zeige mir, wo ich das Ebenbild von Jesus Christus nicht trage. And then quietly sit down and write it down. Dann setz dich still hin und schreibe es auf. And then whatever he shows you. Was auch immer er dir dann zeigt. You say. Sage. I need to change this. Ich muss das ändern. And then believe the right thing and act right. Glaube dann das Richtige und handle richtig. See you tomorrow. Bis morgen.